Teil 2. Du hörst nun einen Text. Du hörst den Text einmal. Dazu löse 5 Aufgaben. Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Du hörst in der Biologie AG den Vortrag der Tierforscherin Lydia Möcklinghoff. Hallo alle zusammen. Ich danke euch für die Einladung. Ich bin heute hier, um über meine Erfahrungen als Tierforscherin zu sprechen und euch ein Tier vorzustellen, über das man relativ wenig weiß und auf das ich selber zufällig gestoßen bin, den Ameisenbären. Während meines Studiums habe ich ein Forschungspraktikum im Norden Brasiliens gemacht. Wie das kam? Ich sah einen Aushang. Wer kann sofort nach Brasilien fliegen? Praktikum zur Ökologie des großen Ameisenbären. Brasilien? Davon hatte ich bisher nur geträumt. Ameisenbären? Von dem merkwürdigen Tier hatte ich zwar gehört, aber noch nie eins gesehen. Wenige Tage danach und nach einer Reihe von Arztbesuchen und Impfungen, die ich über mich ergehen lassen musste, saß ich im Flugzeug. Bald darauf stand ich in der Hitze der Savanne neben meinem ersten Ameisenbären. Kurzsichtig und taub, wie der Ameisenbär nun mal ist, lief er direkt an mir vorbei. Ich war sofort verzaubert. Seitdem bin ich am Ameisenbären hängen geblieben, diesem merkwürdigen Tier. Tierforscher erkunden alles, von der Fliege bis zum Elefanten. Aber kaum einer interessiert sich für den Ameisenbären. Dabei ist er eine ansehnliche Erscheinung, Protagonist vieler südamerikanischer Mythen, ein beliebtes Zootier. Und doch ist nur wenig über ihn bekannt. Das kaum vorhandene Wissen über das zahnlose Säugetier machte mich neugierig. Was für ein Sozialverhalten hat der Ameisenbär? Wie muss sein Lebensraum sein? Wie gefährdet ist das Tier? Und vor allem, was braucht der Ameisenbär zum Überleben? Was ich als Ameisenbärenforscherin mache? Klar, ich suche Ameisenbären, habe ein Fotoregister mit allen mir bekannten Individuen angelegt und kann sie anhand ihrer Fellzeichnung unterscheiden. Außerdem stelle ich Kameras auf, die automatisch auslösen, wenn ein Tier vorbeiläuft. Ameisenbären sind nicht sehr intelligent. Sie sind die merkwürdigsten Säugetiere Südamerikas. Sie sind schlank mit einer langen Nase. Sie sehen schlecht, sind so groß wie ein Schäferhund, haben einen buschigen Schwanz, eine lange Schnauze und eine 60 cm lange Zunge. Wenn sie sich in Gefahr glauben, zeigen sie sich nur von der Seite, um größer zu wirken. Sie ernähren sich ausschließlich von Termiten und natürlich Ameisen. Sonst ist nahezu nichts über ihre Lebensweise bekannt. Das ist schlecht, wenn man sie vor dem Aussterben retten will. Und genau das habe ich mir zur Aufgabe gestellt. Ich hoffe, euer Interesse für den Beruf des Tierforschers geweckt zu haben. Es ist ein fantastischer Beruf und eine unglaublich tolle Erfahrung.